Während sich die noch junge rot-grüne Koalition über Steuerreformen und den möglichen Kampfeinsatz der Bundeswehr im Kosovo stritt, am 11. März 1999 eine Meldung wie ein Paukenschlag. Bundesfinanzminister Lafontaine ist von seinem Amt zurückgetreten, das teilte Regierungssprecher Haye am späten Nachmittag mit. Auch den SPD-Vorsitz gab Lafontaine auf. Unangekündigt, kommentarlos. Ein Schock für Partei, Regierung und Öffentlichkeit. Zählte Lafontaine doch als linkes Gewissen der SPD zur Troika mit Rudolf Scharping und Gerhard Schröder, die nach 16 langen Jahren in der Opposition die Sozialdemokraten wieder an die Macht gebracht hatte. Erst 3 Tage nach dem Rücktritt eine erste, viele befremdende öffentliche Erklärung. Der Grund meines Rücktritts ist das schlechte Mannschaftsspiel, das wir in den letzten Monaten geboten haben. Ohne ein gutes Mannschaftsspiel kann man nicht erfolgreich arbeiten. Ein halbes Jahr später ein weiterer Rechtfertigungsversuch. Das Herz schlägt links, nannte Lafontaine sein Buch, in dem er grundsätzliche Differenzen mit Kanzler Schröder als Rücktrittsgrund anführte. Vorbei die Zeit, da beide gemeinsam behaupteten: Also wir haben eine wirkliche Männerfreundschaft über Jahre. Also da. Und eine, die sich nicht nur auf Wandern beschränkt. Genau. Ja. Also politisch? Politisch, menschlich. Zwischen Sie kein Blatt Papier? Auch kein Mikrofon. Die SPD hat Lafontaine den Rücktritt nie verziehen. Hauptkritikpunkt: Als es schwierig wurde, habe sich Lafontaine aus der Verantwortung gestohlen, um sich lieber den angenehmen Seiten des Lebens zu widmen. Gerhard Schröder im Wahlkampf 2005, als sein Blick auf Linksaktivisten mit Lafontaine-Postern fiel. Während ihr euch hier die Beine in den Hintern steht, sitzt ihr Idol in Mallorca auf dem Selbien und lässt es sich gut gehen, liebe Leute. Da hatte sich Lafontaine allerdings schon wieder aus dem politischen Vorruhestand zurückgemeldet, um künftig an der Spitze der Linkspartei und Fraktion alte Überzeugungen zu verkünden. Kritik an der Globalisierung und den Auswüchsen des Kapitalismus, dessen stärkere Kontrolle er seit langem gefordert hatte, Kritik an den Hartz-IV-Reformen, Kritik an den Auslandsansätzen der Bundeswehr. Kein öffentlicher Auftritt Lafontaines ohne Nadelstiche gegen die Seele der SPD. Das Wort, das viele Militärs gebrauchen, von der Irakisierung Afghanistans, ist längst eingetreten. Und das zeigt wieder einmal, mit Bomben und mit Krieg ist kein Land zu befrieden, ist niemals Frieden in dieser Welt zu erreichen. Mit Unbehagen und schlechtem Gewissen hören es viele Genossen, die erleben müssen, dass die Linkspartei mit Lafontaine auch im Westen der Republik erfolgreich im linken Wählerpotenzial wildert. Hilflos wirken die Versuche führender Sozialdemokraten, den Renegaten niederzumachen, dem rhetorisch keiner von ihnen gewachsen ist. Vergessen Sie Lafontaine mal, der hat auch viel dahingeschwätzt über die ganzen Jahre. So der jetzige Parteichef Müntefering, während der jetzige Kanzlerkandidat Außenminister Steinmeier im letzten bayerischen Landtagswahlkampf wieder nur der Rückblick blieb. Oskar Lafontaine war Finanzminister im Bund. Er hätte etwas gestalten können. Aber was hat er getan? Er ist nach 3 Monaten ausgebüxt, hat alles hingeschmissen, als er erkannt hat, dass seine Politik in der Realität, in der Wirklichkeit nicht hinhaut. So geht das nicht. Oder vielleicht doch? Jedenfalls spielt die jetzige Finanz- und Wirtschaftskrise Lafontaine zweifellos in die Hände, dürften seine populistischen Forderungen noch mehr Gehör bei den Wählern finden, die seine Linkspartei schon jetzt zur 5. politischen Kraft im Lande gemacht haben. Banken, die eben systemrelevant sind, die eben sehr große Geldbeträge bewegen, das kann man nicht der privaten Gewinnverwertung überlassen. Deshalb werden wir auch im Bundestag jetzt beantragen, diese großen Privatbanken zu verstaatlichen, wie das eben immer mehr Wissenschaftler auch weltweit fordern. Und damit sind die Genossen ihren einstigen Parteichef auch 10 Jahre nach seinem spektakulären Rücktritt von allen Ämtern noch lange nicht los.